hell strahlt die Sonne auf die Erde nieder. Aus der Taverne hört man die Lieder. Doch zwei Verliebte müssen Abschied nehmen. Ein Sommertraum ist für die zwei vorbei. Oh Sole mio, hörst du das Lied? Es singt von Liebe, die nie verblüht. Adieu. Der schönste Sommer muss einmal vergehen. Und wer sich lieb hat, wird es nie verstehen. Doch die Erinnerung kann dir keiner nehmen. Glaub an das Glück, es kehrt vielleicht zurück. Oh Sole mio, hörst du das Lied? Es singt von Liebe, die nie verblüht. Adio, oh Sole mio, sollst meine Liebe für immer. Für immer sein.